Herzlich willkommen zum Zeitgeist. Heute mit Stefan Dinter, der gleich wiederkommt. Naomi Fern. Hallo. Und meiner Wenigkeit Sascha Tau. Ja, jetzt warten wir kurz. Wieder eingefroren. Ja. Wieso friert er sogar ein, wenn nur die Musik losgeht? Ich weiß auch nicht. Sehr sensibler Rechner vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ah, da ist er. Ja. Aber auch schon gefroren. Aber das ist schön, wir haben da jetzt so eine Art, so eine Animations ja, Bilder. Stimmt. Nur ein paar kann sich's ausdrucken wir und können GIF animieren aus Stefan. Oh, so, ja, für den tollen Tumblr-Blog, ah, ja, den genau. Man nebenher. Verdammt. Ja, ich kann schon mal sagen, mich kann man heute hier bei der Arbeit beobachten, weil ich den Comic für die Zeitung dringend fertig machen muss, weil schon arschspät ist. Und genau, ich kann hier zu meinem Prozess sagen, wenn man fragt, wie entstehen so Comics. Ich habe mir gerade beim Kaffee was ausgedacht, habe das dann auf den Umschlag gemalt, auf dem EHPA mir meine Verträge schickt und jetzt male ich den hier. Beim Kaffee, wo du gerade eben rausgelaufen bist vor 2 Minuten. Genau, ja. Tatsache. Den Kaffee aus der schönen Rosentasche heute. Hm. Du trinkst aus der Fahrradflasche? Ja, das ist so eine Metallflasche. Mit einem Auto drauf, fand ich cool. Das war automatisch stumm geschaltet. Yay! Hallo? Und Eckart Stirn ist auch dabei. Jetzt höre ich euch. Das heißt, deswegen ist Stefan schon wieder rausgeflogen. Ja, Stefan ist raus. Da ist er. Wie immer. Eckart rein, Stefan raus. Hallo Eckart! Hast du. Ja, das jetzt kann jetzt wir noch dauern. Und nicht hören. Hast du deinen Computer jetzt endlich von der Rampe runter? Bist unten raus. Der muss nochmal auf die Hebebühne. Ja. So, gut. Okay. Hoffe, dass das Glück diesmal länger ist als vorhin. Denn was unsere Zuhörer und Zuseher nicht wissen, ist, dass Eckart schon 4-mal rausgeflogen ist, weil sein Computer eigentlich gar nicht funktioniert. Ja, oder wir auch haben irgendwie den nicht. Der Podcast hat eigentlich um 8 morgens angefangen, jetzt ist es 11. Ja. Es ist 12:15. Ja. Stimmt, es aber ist ich würde es mal mit der Computergewerkschaft regeln, damit er länger arbeitet in Zukunft. Ja, das ist immer das Problem, wenn man sich einen brandneuen 86er Medion von Aldi bei eBay schießt. Funktionieren hervorragend, aber manchmal, naja. Ah, haben wir denn jetzt angefangen oder fangen wir an? Nee, wir haben gerade an, also im Moment fangen wir an. Genau. Ach, läuft die Musik schon? Die ist schon durch. Ist vorbei. Also, und Eckart Breitschuh aus Hamburg. Ja, hallo. Yay. Ich bin schon 5-mal rausgeflogen, während du hier eingestiegen bist. Ja, siehst du. Ja, wie das gesagt, ich fliege ja nicht raus. Bei mir schaltet sich der Computer komplett ab. Oh mein Gott, weiß man wenigstens, woran man ist. Ich würde echt gerne wissen, was dein Rechner so denkt. Boah, ich kann die Fresse nicht mehr sehen. Ich schalte mich hier ab. Hackfresse! Ich kann nicht mehr. Guck mal, Nomi zeichnet schon wieder. Ich könnte ja auch zeichnen. Weil ihr. Ach, Schnickschnack. Ja, Schnuck. Dazu müsstest du ja zeichnen können. Ja. Na komm, der lag in der Luft, das weißt du. So, was machen wir denn heute Schönes? Du hast ja irgendwann ich zeig, mega sollen wir den, von Zombie-Filmen durch die Gegend geschickt. Ne? Ja, habe ich, damit ihr die anguckt. Aber wahrscheinlich hat Nomi sich nach der Titelsequenz von Dawn of the Dead so gefürchtet, dass sie nicht mehr weitergeschaut hat. Oder? Wahrscheinlich. Genau. Ja. Erstmal, wir haben fast 3 Monate nicht gesendet. Wir sollten echt den jetzt? Menschen vielleicht sagen, ja, es war echt lange. Oh. Weil verschiedene Sachen eigentlich. Ich bin umgezogen mit dem Verlag und dem Büro, meinem Zeichenbüro aus der Wohnung raus und in ein Büro, in dem ich jetzt sitze. Man kann Teile davon hier sehen. Und jetzt klingelt der Notker. Ich komme nachher wieder und der Sascha erzählt, warum der Rest nicht funktioniert hat. Ja, im Endeffekt hat sich's, war es jetzt einfach auch mal gut, ein bisschen Pause zu machen. Nach 4 Jahren konnte man auch mal 3 Monate Pause machen. Ja. Nee, das ist so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Der Umzug von Stefan und dann war hier auch einiges los und so und da ist es eben so gekommen. Wie das so manchmal passiert. Ja. Boah. Ja, und Nomi, du hast tatsächlich den Film nicht geguckt? Nee. Was war's denn? Was hätte ich gucken sollen? Zombie-Film. Ja, also, als ob. Ich habe einen Zombie-Film gesehen. Lotte, mein Patenkind, die aus Zuckerfisch, war hier eine Woche zu Besuch. Und wir sind mit ihr, die ist ja 14 inzwischen, und mit einer 13-jährigen Freundin sind wir in Warm Bodies gegangen. Der Zombie-Film für Mädchen. Wow, ach, dieser Liebesfilm, ne? Dann sag doch gleich mal, wie der so war. Der war, also als Zombie-Film und als Mädchen kann man den gucken. Ja. So, weil die sind und, ja schon eigentlich... So, und ja, als Junge? Jungen als Junge nicht so. Doch, kannst du auch. Also du sagst dann halt, ja, aber es sind ja viel zu wenig Leute gefressen worden, weil so eine typische Zombie-Szene mit so Schießen und Fressen gibt es eigentlich nur relativ am Anfang eine. Da ist also für Jungs vielleicht ein bisschen wenig, aber sie ist zumindest drin und es geht um Zombies und er ist auch unlustig. Unlustig. Und deshalb finde ich, das geht schon. Also er ist nicht lustig. Doch, doch, und er ist lustig. Ach so, und ich habe unlustig verstanden. Nein, und es geht darum, dass den Zombies eigentlich nur Liebe fehlt und Zuneigung, stimmt's? Mehr oder weniger. Der Liebe ist die magische Kraft, die die toten Herzen wieder zum Schlagen bringt. Das ist quasi, also zombifiziert bist du nicht endgültig, sondern das ist mehr so ein Krankheitszustand. Also es ist mehr so Infektion wie in 28 Tage später, im Gegensatz zu echten toten Zombies wie bei Day of the Dead. Alles klar. Oder Night of the Living Dead. Oder welchen Tagesabschnitt auch immer. Mit. Genau. Ja. Come on. Und der war cool. Und der Darsteller, der den Zombie macht, ist auch goldig. Und ich muss sagen, wir waren auch, das Absurdeste für mich war, dass wir tagsüber, wir waren in der 2:30 Nachmittagsvorstellung und du standst danach wirklich also bis zum Hals in irgendwie Teenagern, die siehst du ja sonst nicht in der Menge. Und das war eigentlich, also das war wie so eine Mini-Zombie-Apokalypse, weil die alle auch nur in ihren Telefonen so in einen reingelaufen sind und ja, du musst sie lieben, dann ja. Geht's besser. Aber also, was ich empfehlen kann, wenn man mal so auch mit empfindlicheren Leuten einen Zombie-Filmabend machen möchte, die eigentlich so ein bisschen zu zart beseitet dafür sind, Shaun of the Dead und Warm Bodies zusammen als Double Feature, das geht gut. Okay. Das heißt, Warm Bodies ist das filmische Äquivalent zu Brombeerwein und so Zeug. Das weiß ich nicht. Das nein, es ist das filmische Äquivalent zu Twilight, dachte ich. Ja, ja. Das ist auch. Nee, es ist die Teenie-Version von Shaun of the Dead. Ah, ja. So, also ich muss sagen, der Trailer gefiel mir ganz gut von dem Ding, obwohl ich gemerkt habe, dass ich null zur Zielgruppe gehöre, aber ansonsten gefiel es mir ganz prima. Er war goldig, ich kann es nur sagen. Mhm. Aber jetzt ist es ja wahrscheinlich langsam dann durch mit den Zombie-Filmen, oder? Wir hatten überhaupt gar nicht, jetzt kommt World War Z ins Kino. World War Z kommt. Ach, ist der noch gar nicht? Nee, da versuchen sie ja wieder die Regler hochzudrehen, ne? Also ich habe gesehen. Genau, ich auch. Und soweit ich mich ans Buch erinnern konnte, hat das nichts mit dem Buch zu tun gehabt, aber vielleicht. Wir haben einfach nur den Titel eingekauft. Genau. Die haben einfach wirklich, also das Buch beschreibt ja auch langsame Zombies. Max Brooks ist ja Anhänger der Romero-Theorien, deswegen ergibt es eigentlich nicht Sinn, dass das die schnellsten Zombies sind, die ich je gesehen habe. Die von 28 Days Later sehen dagegen lahmarschig aus. Anhänger der Romero-Theorien, das ist super. Das heißt, Glaubensschule der eigentlich der heiligen Schriften von Sankt Romero. Wart mal 2000 Jahre, dann ist es so. Nee, aber ja, da spielt jetzt auch Brad Pitt mit und so Kram, weil das Buch, wer es nicht kennt, ist im Endeffekt eine Ansammlung von Zombie-Vorfällen, Anekdoten von einer Zombie-Katastrophe. Insofern, da gibt es keinen übergreifenden, unbedingten Handlungsstrang, außer dass die Katastrophe ausgebrochen ist und man betrachtet halt einzelne Teile auf der Welt, was da gerade passiert. Das ist super interessant zu lesen, aber ist natürlich für einen Film wahrscheinlich, oder einen Hollywood-Film mit großem Budget wahrscheinlich jetzt nicht so. Nee, du willst dann natürlich eine stringente Story drin haben, die durchgängig ist, und dann macht heute keiner mehr langsame Zombies. Also außer Romero. Ja. Und der Rest. Sagt mal alle Tschüss zu Eckhart übrigens. Der ist gerade wieder eingeladen. Tschüss, Eckhart, schade. Könnt ihr bald wieder Tschüss zu mir sagen, weil Eckhart reinkommt? Ja. Ich sag schon. Nach einer langen Pause ist der Zeitgeist-Podcast in Stücken zurück. Ja. Aber genau. Wir haben noch ein bisschen Probleme. Holpriger Start. Ja. Das wird schon alles werden. Ich glaube, ich muss mal updaten oder so sowas. Neustart. Ich habe auch lang keinen Zombie-Film mehr gesehen, muss ich zugeben, aber tatsächlich der Warm Bodies war so ein bisschen auf meiner Liste und ist dann so ein bisschen untergegangen in diesem ganzen, ich habe ja keine Zeit für irgendwas wegen Familie. Du warst gerade mit Notka am Reden, aber ich habe eben gesagt, ich war mit Lotte drin, weil die war ja hier eine Woche und für mit 14-Jährigen reingehen war das perfekt. Okay, ja, da gibt's ja gute Zombies und böse Zombies, ne? Ja, es gibt zwei Sorten von Zombies. Also es gibt die normalen, also die noch halbwegs aussehen wie du und ich, die halt einfach und es ist, wie gesagt, also wo wir gerade beim Romero Kanon sind, es sind die infizierten Zombies, es sind nicht die Toten. Nee, also sie sind offiziell tot, aber es ist wieder umkehrbar. Sie haben was. Ja, es ist ein Schnupfen. Und dann gibt's eben die ganz abge... Ich hab den Todesschnupfen. Ja, weil das Ding ist, und zwar, es gibt schon so lange Zombies, dass die Zombies sich zum Schluss auch noch quasi selbst verzehren, wenn sie zu lang keine Menschen gegessen haben. Und da werden dann diese Skelettmäßigen draus. Und die sind wirklich komplett eklig. Mhm. Ja. Die sehen auch so ein bisschen aus wie die Dämonen aus der John Constantine-Verfilmung von mit Keanu Reeves damals. Ja. Ach ja, stimmt. Ich glaube, die Engländer sagen Constantine, ne? Der irische Drehbuchautor, der auch was sagen darf in dem Regiekommentar, das heißt mal, John Constantine, which nobody says, oder so. Sehr schön. Der hat mir als Film gut gefallen, um ehrlich zu sein, damals. Ich fand den auch überraschend gut. So, es hatte zwar unfassbar gar nichts von dem Flair von den Comics, aber es war als Film war es ein guter Film. Nö. War eine sehr schlechte Verfilmung und ein sehr prima Film zum Gucken. Also da waren ein paar richtig nette Sachen drin. Dieser Lawrence hat, glaube ich, auch noch, der den gedreht hat auch diesen Omega-Mann mit Will Smith, wie hieß denn der? I Am Legend. Den nicht auch gedreht? Den habe ich neulich gesehen. Sehr, sehr seltsames Ding. Funktioniert zwei Drittel lang saumäßig gut und dann gar nicht. Ja, weil die Monster sind irgendwie auch scheiße, ne? Ah, ich weiß nicht, ich hatte auch so das Gefühl, man hat halt einfach drauf Wert gelegt, dass man ganz lustige Szenerien entwickelt, ohne ob die jetzt Sinn machen oder nicht, aber es ist halt einfach super, wenn du mit dem Sportwagen Rehe in New York jagst. So. Ja, gut, okay, das ist so eine Szene, die sieht gut aus und die ergibt keinen Sinn, aber es gibt schon ein paar Szenen, wo ich glaube, das sind so ein paar Löwen entlaufen oder sowas, oder die und er sich mit denen ums Essen kloppen muss, im Grunde genommen. Das hat mir, also von der Atmosphäre her hat es mir gut gefallen. Das ist nur das Problem, dass irgendwie im letzten Drittel werden alle Leute einfach dumm. Also alle, die vorher da waren, Will Smith und da die Frau und der Junge oder was es ist, auf einmal werden die alle doof. So, nee, wir machen jetzt Lärm, damit die uns bemerken. Hä? Nee, wir gehen unten in das Labor, wo es keinen Ausweg gibt. Wozu? ich spreng alles und Spoiler, mich mit in die Luft. Ja, also das meinte ich ja mit diesen Szenen, die man halt haben wollte, auch wenn es keinen Sinn macht. Ja, nee, das hat... Prinzipiell fand ich es auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Nee, also von der Unterhaltung her muss ich sagen, ich habe es jetzt nur auf DVD gesehen, ich war unterhalten. Apropos Unterhaltung, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, ich habe Django gesehen, was irgendwie, ich weiß auch nicht, ich gucke Tarantino nicht mehr sehr gern, weil... Sprichst du von Django Unchained? Ja, Django Unchained. Okay. Weil ich finde, er bräuchte einen Redakteur oder irgendwie so jemand, der ihm das ganze Zeug mal ein bisschen glattbügelt. Weil ich finde, er hat super Ideen und da kommen super Szenen hervor, rein, mhm. aber zwischendrin ist er so ein bisschen selbstverliebt halt auch. Also ich weiß nicht, wie oft er dieses Bild haben wollte, wo dann zwei Leute weglaufen, hinter ihnen explodiert alles. Das, glaube ich, kommt gefühlt 13 Mal vor irgendwie in einem Film. Cool. An und für sich gibt es halt dann wieder so diese typische, den typischen Lacher, wo dann so Ku Klux Klan-Typen sich drüber beschweren, dass die die Gucklöcher in die Zipfelmützen falsch eingeschnitten worden sind und sie gar nichts sehen und blabla, was das okay. zum Bersten gebracht hat. Und was ich aber auch super fand, war diese tatsächlich erfundene Szene mit diesen Mandingos. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen habt. Da nee. Gibt's halt, also Leonardo DiCaprio ist auch, Caprio ist auch super. Dem schaut man gerne zu. Mittlerweile ja, obwohl er immer, ich glaube, wie alt ist er jetzt? 55? Er sieht immer noch aus wie 15. Aber so langsam kriegt der Bartwuchs, glaube ich. Also ich glaube, Leonardo DiCaprio ist jünger als ich, also ist er eher 45. Ja, ja, das war jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber er wird ja, einfach nicht älter, wollte ich damit sagen. Ja. Ah, okay. Ja, dann ist gut. Ich wollte euch da nicht dazwischen. Es gibt halt so eine Szene, wo er so ein Großgrundbesitzer ist und er guckt mit so einem Typ auf der Couch sitzen, zwei Farbigen zu, die sich zu Tode catchen irgendwie. Also super eindrucksvoll. Mhm. Da kommt natürlich dann Django rein und hat dann noch irgendwelche Diskussion mit dem Typ an der Bar. Aber ich fange gar nicht an, mit was mich alles an Django ärgert. Nee, mach doch mal. Fände ich interessant. Weil das Lustige ist, also Sascha fand den unterhaltsam. Sogar der große Tarantino, fast schon Gegner, Christopher Tauber, sagte mir, dass er doch unterhalten gewesen wäre. Er hat so seine Momente. Also es gibt so Momente, wo du wirklich in den Bann geschlagen bist. Und zwischendurch wirft er dich dann mal wieder raus und holt dich dann vielleicht ab und zu mal wieder rein. Also deswegen ist es so sehr holperig für mich, das anzugucken. Na, ich... Die. Ich. Hallo Eckhart, du hast dich als Nomi verkleidet. Was machst du da? Nee, weil die Politik des Ganzen, ja? Ja. Man könnte ja sogar sagen, ja, ist halt ein Tarantino-Quatsch. Aber wenn Tarantino höchst selbst, ja, sich nicht entblödet zu sagen, mit meinem Film hat endlich mal jemand diese Sache mit der Sklaverei angesprochen, wo ja keiner vorher drüber geredet hatte, und dann in der Art den Film drüber macht, ja, dann muss ich doch sagen, leck mich doch am Arsch. Dieses so, ah ja, der schwarze Mann darf mal zurückschlagen, aber nur nachdem er von dem viel cleveren, weißen, cooleren Mann erstmal freigekauft wurde, und der schwarze Mann darf auch selber überhaupt nichts machen, das wird alles nur immer auf Geheiß des weißen Mannes gemacht, und die anderen, alle Schwarzen in dem Film sind einfach zu doof, um sich irgendwie selber zu befreien, und es wird auch immer wieder gesagt, dass Django ist einer aus einer Million, alle Schwarzen eigentlich sind eigentlich ist er fast ein Weißer. Eigentlich ist er fast ein Weißer. Ich fand's ja geil, dass Christopher Waltz einen Oscar für die beste Nebenrolle in Django bekommen hat. Nicht so, hä, das war die Nebenrolle? Naja. Der kommt so hauptrollig vor in dem Film. Weißt du, also. Naja, also das, ich meine, das war das eine, was ich ansprechen wollte. Django ging ja noch, aber dann, ich wollte nicht rein. Ich muss hier als Statement bitte. Ich wollte nicht rein. Aber dann wollten zwei Leute, also Sabrina wollte rein und ein Kumpel, und dann bin ich halt doch in Stirb langsam. Oh. 5-0. Und das ist das Please, absolute, discuss. Absolute Katastrophe. Also das Ding ist, wir sind nur deshalb mitten im Film nicht rausgegangen, weil jeder jeweils dachte, dass der andere nicht rausgehen will. Aber wir dachten alle, wir müssen jetzt gehen, das hat keinen Sinn mehr irgendwie. Und es fing schon in den ersten 10 Minuten an, wo tatsächlich, muss ich sagen, die spektakulärste oder teuerste auch vielleicht Autobahnverfolgungsjagd, die ich je gesehen habe. Aber das Problem ist, dass ich finde, man muss da immer so eine Intention bei der Inszenierung haben. Also entweder ist es unglaublich spannend, wo du mitgehst, ja, und boah, ist es, und jetzt er muss den kriegen oder so, oder es ist halt irgendwie lustig. Oder es ist einfach so in Die Hard 5 einfach irgendwie nur da, und dann ist es irgendwie so Monster Trucks. Wir fahren übereinander und ineinander und und das ist einfach. Und da sitzt du schon drin, ja, so, bin ich hier in Die Hard irgendwie? Also, Nee, das heißt ja nur noch Die Hard, weil Bruce Willis mit drin ist. Also ich ja, fand, und der ist ja nicht mehr, gleich bist du weg vielleicht, Stefan. Und der ist ja nicht mehr, tatsächlich, er ist weg. Nein, ich bin noch da, das ist das Schlimmste okay. an der ganzen Sache. Achso, stimmt, du bist erstarrt. Das kann nicht wahr sein. Ich denke, Die Hard 5. Ja, die Sache ist, dass Bruce Willis ist da auch gar nicht mehr wirklich mit drin. Der ist komplett an die Seite geklatscht. Da ist irgendwie so sein auf einmal auftauchender russischer Sohn, amerikanisch-russischer Sohn, und dann ist noch der Bösewicht, und das sind die beiden Hauptrollen in dem Film. Bruce Willis, er ist einfach nur da, um dumme Fragen zu stellen. Müssen wir das jetzt machen? Soll ich das machen? Oder bla bla bla. Ja, also man hat sozusagen auch der Ablösefilm, oder wie? Also sollte es vielleicht sein. Also das hat sich zumindest angefühlt, weil du hast so das Gefühl, dass Bruce Willis zu alt irgendwie kann er nicht mehr irgendwie 20 Drehtage durchstehen oder so. Und das war das ist ja gekommen, ne? Ja, zu Recht. Ah, ja. Das ist halt die Sache auch in dem Film. Das ist das eine. Das andere ist halt diese ganzen absurden Sachen, also der erste Film wird total oft zitiert und es kommt ja nicht so vor wie so eine Hommage oder ich erweise dir meine Ehre, sondern das ist eher so ein höhnisches Lachen. So. Ja, es ist eher so, wir müssen das halt, damit die Leute reingehen und uns das Geld geben, oder? Vielleicht, aber es ist, ich habe so bei den, das ist so dieses, man hat einfach die ganze Zeit so das Gefühl, man macht sich über den ersten Film lustig so und denkt so, hey, du findest den Kram gut, so wir können das auch. Das geht ja wohl gar nicht. So einen scheiß Schrottfilm machen irgendwie. Und dann, was halt auch wunderbar ist, dann halt zu sehen, weil es geht ja dann nicht um, er muss nicht irgendwelche Geiseln befreien oder so, was man denken könnte, was bei Die Hard eigentlich das Thema ist, ursprünglich. Sondern nein, er muss die Welt retten vor blödem Plutonium aus, was in Tschernobyl noch rumliegt, was man erst aus dem Safe holen muss, was dann natürlich versteckt ist, was voll viel Sinn macht. Und das Schöne ist ja, dass die dann mit irgendwelchen Klamotturen auftauchen, also so Strahlenanzügen, und natürlich kann sie nicht eine halbe Stunde noch in einem Strahlenanzug rumlaufen kann. Also haben sie irgend so ein Anti-Radioaktivitäts-Deo geholt. Nee, oder? Doch. Also ihr, mit diesem Sprühzeug können wir die Radioaktivität einfach wegsprühen. Das ja. Ist geil. Ja, und das auf einmal laufen alle in Unterhemden rum. Hätte das jemand mal den in Fukushima gesagt? Ja, und ich dachte so, mein Gott, hätte man das 1986 gewusst oder wann es war? Aber also sag mal, die gesamte Atommüllentsorgungsfrage wäre komplett gelöst. Wir bräuchten nur dieses Deodorant. Aber das Geile ist halt, das interessiert die gar nicht in dem Film. Das Gorleben lebt nicht nur, es duftet jetzt auch. Frischer Apfel. Nur leuchtet er halt im Dunkeln, was soll's. Aber sag mal, ein Sohn war doch schon in Die Hard 4 dabei, oder? Oder war das ja, nicht sein Sohn? Nee, das war so seine Tochter. Also wenn er jetzt noch eine Nichte hat und einen Enkel ist, dann sind die nächsten Seine drei Neffen, Tick, Trick und... Das Lustige ist, ich habe neulich ein Interview mit Bruce Willis gesehen, wo er erzählt, dass er eigentlich immer versucht, immer wenn die neuen Die Hard an ihn ranschleppen, versucht er immer, seine Frau wieder mit reinzubringen. Also aus den ersten zwei Teilen, Bonne Bedelia. Das wird vielleicht nochmal Sinn machen, aber weil er meinte, da wäre ja wirklich was da und die hat man auch gesehen. Ich glaube, das Problem bei den Die Hard-Fortsetzungen, und ich habe den dritten gerade noch gesehen und danach dann auch gleich mal abgeschaltet, ist, dass sie versuchen, was anderes zu machen. Du kannst halt, also dieser Charakter John McClane gibt eigentlich nur was her, wenn er selber nicht raus kann aus einer Situation. Ja. Ich fand die unter den neueren Bruce Willis-Filmen Red, Retired Extremely Dangerous, den fand ich ungemein unterhaltsam und der sah mir mehr aus wie, na, das ist der Kevin Die Smith, Hard, ne? Als... Nee, so, das nee, ist das der vom Robert Schwentke, deutscher Regisseur. Zweiter Teil wird gerade gedreht, Untitled Red Dings. und das hat besser funktioniert, weil es einfach nicht die ganze Zeit sagen musste, dass er so ein alter Typ ist inzwischen. Also sogar die Trailer von den neuen Die Hard-Filmen kommt dauernd irgendjemand und sagt dir, ey, du bist doch zu alt für den Scheiß. Ja, also, und er sagte selber auch, ich bin zu alt für den Scheiß. Also, ja, das sagt das Drehbuch ihm halt. Und ich finde es ein bisschen... Das habe ich mich halt auch gefragt. Das ist halt so ein Trainwreck. Ich meine, keine Ahnung. Ding ist, du nimmst Die Hard 2. Da hat man ja noch versucht, das Thema nochmal aufzugreifen. Ja, Randy Harlan, bla bla bla. Mhm. Und der dritte Teil, das war ja eigentlich kein Die Hard-Film. Das war einfach irgendein Actionfilm, wo sie dann irgendwie Bruce Willis gecastet haben. Da haben sie gemeint, ey, wir können es besser verkaufen, wenn wir es Die Hard nennen. Dafür war der Film eigentlich, der war relativ unterhaltsam, hatte natürlich nichts mit Die Hard zu tun. Nö. Beim vierten Teil die Tochter, naja, das war irgendwie nur anschaubar, aber der fünfte Teil, das ist komplett. Also, es tut mir leid. Also, das ist wirklich, da hast du dich wirklich um dein Geld betrogen. Für uns ist nach langer Zeit wirklich, wo ich gedacht, ich muss hier raus. Ich hätte das nicht eine Sekunde länger an. Das ist wirklich sehr schlimm. Ja, und das denke ich sonst nur, wenn ich in eine verstunkene Toilette komme. Ja. Oh! Naja, ich glaube, das Problem ist halt auch immer, da machst du noch eine Fortsetzung und noch eine Fortsetzung und im Grunde genommen hast du, ich meine, Die Hard 1 ist ein Film, den kannst du fast nicht toppen. Natürlich wirst du Fortsetzungen machen, aber du arbeitest immer gegen so eine Ikone an, automatisch. Und ja, es ist halt auch, du kannst auch nicht irgendwelche Trottel daran lassen und das versuchen lassen, so. Also es ist halt einfach ein Meisterstück. Tschüss, Eckhart. Ja. halt einfach, es ist grausam. Also ich musste dann wirklich, vor allem hat meine Freundin dann festgestellt, dass sie den ersten nie gesehen hat, sondern nur den zweiten als ersten Film von Die Hard gesehen hat. Das ist das Problem, wenn man mit jüngeren Menschen zusammenlebt. Ja, da war ich geschockt, irritiert und erschreckt zugleich. Und habe dann sofort mit ihr, und also ich hatte auch das innere Bedürfnis, den ersten nochmal anzugucken, um einfach die Bilder aus meinem Kopf zu waschen, die der fünfte da platziert hat. Ja. Ich habe gerade Film, wie nennt man das? Wenn man sich was ganz genau anschaut. Analyse? Analyse gemacht mit ein paar Leuten über die ersten 3 Minuten von Die Hard, wie viel Exposition der Film wegschafft, die du nicht erzählt bekommst, also niemand sagt, sondern die einfach nur so auf dich einwirkt. Es ist faszinierend, wie gut der gemacht ist, der Film. Echt, das macht riesen Spaß. Deswegen, also ich finde die Idee mit der Frau nicht schlecht, aber bringt ja auch nichts. Ich meine, was willst du machen? Jetzt ist es zu spät. Das Problem ist, du hast ja jemand, der irgendwo raus muss. Also Die Hard in einem Bus, Die Hard in einem Schiff, also das ist alles gemacht worden inzwischen. Mhm. Also du kannst es einfach bleiben lassen und machst weiter Bruce Willis Filme. Bruce Willis ist etabliert als der Typ, der Action machen kann, aber auch eine lustige Rolle spielen kann oder eine dramatische Rolle. Also wenn du dir 12 Monkeys anguckst oder sowas. Oder Looper jetzt, letztes Jahr. Ja. Looper fand ich. Wie fandst du Looper? Entgegen aller anderen Kritiken hervorragend, ein großartiger Western. Ich habe da gute Kritiken gesehen. Und ich will dann auch noch gucken, also nichts verraten. Ah, okay. Das ist ein Film, der wächst mit mehrfachem Sehen ungemein. Also ich fand die ein paar Ideen hervorragend. Hm. Ich fand es ein bisschen zu lang. Und ja. Es ist ein Western. Ja, klar, aber sind die immer lang, oder? Western dürfen auch lang sein. Also, die fühlen sich einfach lang an, sagen wir es doch mal. Naja, es ist ein Film, der lässt sich Zeit für die Erzählung und Zeit für die Charaktere. Das Lustige ist, dass der vorgebliche Hauptdarsteller, also Joseph Gordon-Levitt und Bruce Willis, ein Arschloch ist. Dummes Arschloch. Und das auch noch zugibt. Nicht verraten! Ja, okay, gut. Dann erzähle ich euch jetzt von einem Film, den, wenn den jemand dumm findet und schlecht, dann ist er ab jetzt in meiner Einschätzung gesunken. Der ist noch nicht draußen. Ich sah ihn auf den Fantasy Filmfest Nights, hatte ich das Glück, einen Film anzugucken zu können von 8, und zwar John Dies at the End von Don Coscarelli. Auf den bin ich gespannt. Wenn es dieses Jahr noch einen Film gibt, der den schlägt in meiner Top 10, dann ich bin total begeistert von dem Ding. Unfassbar wundervolles für 12 Millionen Dollar Fabulierkino, wo einer einfach alles reinschmeißt. Ja, aber jetzt darfst du eigentlich nichts verraten, wirklich, weil wir den ja alle noch nicht kennen. Also du empfiehlst ihn jetzt einfach nur. Ich empfehle den einfach nur. Und dann sprechen wir drüber, wenn wir ihn alle gesehen haben. Absolut. Ich bin selten aus einem Film rausgekommen und war so fasziniert davon, dass jemand gegen alle Regeln erzählt und trotzdem was rauskommt, wo ich die ganze Zeit drin sitze und denke so, okay, das will ich weitersehen. Okay, okay, 80er-Jahre-Videoeffekte, nehme ich mit. Gegen alle Regeln erzählt ist schön, weil der Titel ist ja schon ja, genau. Zum Anfang. Mhm. Man kann natürlich auch schon über den Titel nichts verraten, ohne dass man was verrät. Gut, der war aber toll. Der ist große Klasse, echt. Ja. Und ganz, ganz tolle Schauspieler. Die beiden Hauptdarsteller habe ich noch nie gesehen, außer wahrscheinlich in 500 Fernsehserien. Paul Giamatti als einen Reporter, dem das Ganze erzählt wird, grandios. Clancy Brown als der Hallo, ich bin ein italienischer Zauberer mit großen weißen Haaren und so. Aber ich kann wirklich zaubern. der wirklich wunderbare Doug Jones, ich kenne ihn aus Hellboy als Abe Sapien, ist Ach, hier okay. ein seltsames, könnte ein Alien sein, vielleicht. Ach, ist das, hat der nicht auch bei Pan's Labyrinth, der spielt doch immer die ganzen Puppenkostüme. Genau. Der ist super. Und Glyn Turman, der in The Wire, der in den, glaube ich, in den ersten drei, genau, in den ersten drei Staffeln der Bürgermeister ist. Ja. Und jetzt in House of Lies den Vater von Don Cheadle spielt. Ist da als Detective hervorragend besetzt. Also wirklich einfach reinlaufen und wenn jemand ihn nicht mag, mir einfach nicht sagen. Weil bringt nichts, das zwischen uns zu tun. Ist hier gerade angelaufen. Kurz nochmal. Ja, in Amerika ist schon die DVD draußen, aber bei uns keine Ahnung, ob der überhaupt rauskommt. Ja, kurz nochmal zu House of Lies. Ja. Das ist, wo wir es vorhin von Django hatten, geht das nur mir so, weil ich immer so over political correct bin? Oder ist das auch so eine Sache, wo ich erst dachte so, krass, schwarzer Hauptdarsteller einer Serie, Don Cheadle, und er darf reich sein und kompetent. Und cool, wir sind im neuen Jahrtausend angekommen. Und dann stellt sich raus, ja, aber er ist ein Oberarschloch und moralisch komplett korrupt. Wo du sagst so, ach, und den darf dann Schwarzer spielen, oder was? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, weil Cheadle selber Produzent auf der ganzen Sache ist. und ich glaube, sich das jetzt nicht so geben würde. Und ich habe tatsächlich jetzt die ersten 6 Folgen gesehen. Und die Figur wird, also das, was man da, was du gerade erzählt hast, ist tatsächlich die Oberfläche von der Figur. Und er wird gerade ziemlich gebrochen. Allerdings, aber ich hab die Folgen alle bei meiner Mutter gesehen. Ach so, okay. Und ich dachte halt so, ja, also würde ein heldenhafter, also der wenn es jetzt der Gute wäre. Ich meine, das ist, also es ist ein komplizierter Charakter, ja. Aber du musst zugeben, für amerikanisches Fernsehen sind die alle wirklich moralisch ziemlich am Arsch. Ja, und das würde, sind sie alle. Würde, wenn das jetzt stimmt. eine klassische Heldenfigur wäre, dürfte den dann auch Don Cheadle spielen oder muss der den halt produzieren, weil das Einzige ist, was er machen darf? Ja, aber man muss ja auch sagen, dass die Schauspieler meistens auch tolle Helden spielen wollen und nicht die gebrochenen Typen. Also nee, ich glaube, die meisten heutzutage wollen die gebrochenen Helden spielen. Das kann vielleicht sein, aber das Ding ist, es gibt ja dieses tolle Buch von Dings, wo er beschreibt, wie er ein Drehbuch für Hollywood geschrieben hat und dann kommt, dann hat er einen super Helden, der gebrochen ist und auf einmal kommen dann die Schauspieler dazu und am Ende ist das Ding ein kompletter Scheißdreck, weil alle immer die Helden sein wollen, nur es sind 5 Helden und alles, keiner ist ihnen schlecht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du selber produzierst, dass du dir dann solche Figuren raussuchst, die halt ein bisschen interessanter sind und nicht die Helden. Ja. Naja, also ich meine, bei House of Lies ist es natürlich so, ich meine, das wird schon im Titel angelegt, das sind wirklich alles Arschlöcher. Also da gibt es eine Figur, für die man, also sogar Kristen Bell, für die ich automatisch immer Sympathien habe. Die niedliche Kristen Bell. Sogar die ist natürlich korrupt, weil das ist ja das Sinn und Zweck der Sache. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, die ersten 6 waren die erste Staffel, oder? Ich weiß ehrlich gesagt, glaube, ich mich nicht besonders mit befasst, weil die 6. hat einen komischen Cliffhanger, der aussieht, als wäre es das Ende von der Staffel. Mir ist da ehrlich gesagt bis jetzt insgesamt zu wenig Gehalt drin. Also das Problem ist, was ich mit der Serie habe, ist weniger jetzt politisch. Ich finde, die machen das alle ganz gut, aber ich kann ehrlich gesagt bei einer 45-Minuten-Sendung reichen mir 10 Minuten Gerede über Sex. Komplett. Aber da habe ich auch so das Gefühl, dass es so ein Trend ist in den Serien, wo man jetzt auf einmal, hey, wir sind voll krass drauf, wir zeigen Titten. Sex, ja. Ja, weil es halt HBO ist, die dürfen. Ja, oder Showtime Fall. Ja, aber da habe ich so das Gefühl, dass man da jetzt so sich so ein bisschen drin suhlt, weil man es endlich darf und jetzt muss es auch so sein. Und also ich hätte gern ein bisschen mehr bei House of Lies an sich mehr Charakter. Die beiden, also Kristen Bell und Don Cheadle haben, glaube ich, am meisten Charakter. Die beiden Typen neben ihnen sind bis jetzt eher so Schießbudenfiguren, finde ich. Ja. Don Cheadles Ex-Frau gibt ein bisschen was her, ist aber eigentlich auch mehr ein Plotpoint. Und der einzig wirklich interessante Typ in der Sache außerhalb von diesem Dreigestirn oder Viergestirn ist Griffin Dunn, den ich erst überhaupt nicht erkannt habe, der den Unterchef von der Firma spielt. Mhm. Das ist der aus American Werewolf, der als erster drauf geht. Und der ist ziemlich gut und da weiß ich noch gar nicht, wo der hin will. Und das finde ich schön, weil der Charakter ist so ambivalent. Der Vater, also Glenn Turman, der jetzt mit Parkinson diagnostiziert ist, den finde ich auch ziemlich interessant, aber der hat ziemlich wenig Screentime. Und den Jungen, der, also seinen Sohn, der, oh mein Gott, ein Tütü trägt und sich die Fingernägel lackiert und das soll also zeigen, dass er in seiner Sexualität momentan ambivalent ist, ist für mich so, ey Gott, ich bin Europäer, Alter. Also echt, dein Sohn hat sich schon mal die Fingernägel... Ja, wir sind vielleicht auch einfach nicht so die Zielgruppe dafür. Ja, nee. Das kann gut sein. Also ich denke, in Amerika würdest du sagen so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der Sohn wird schwul. Und hier sagst du so, der hat sich bis jetzt nur die Fingernägel angemalt und einen Musical-Tune gesungen. Das reicht mir noch nicht für schwul. Aber whatever. Selbst wenn. Ich sehe es halt doch immer, weil es nach Mad Men kommt normalerweise im ZDF Neo. Also zwischen Mad Men und 30 Rock. Und 30 Rock darf ich natürlich nicht verpassen, deswegen gucke ich mal House of Lies. Aber die sind doch dann alle auf Deutsch, wenn du die auf Neo guckst, oder? Ja, ich habe aber, da ich sie noch nie im Original gesehen habe, einfach ja, noch gar kein Problem damit leichter gekriegt. Das ist, und die sind rasant lustig. Wahrscheinlich sind sie im Original noch lustiger, 30 Rock jetzt. Aber ich habe da noch kein. Und Mad Men ist mir sehr ans Herz gewachsen mittlerweile, muss ich sagen. Neulich waren wir mal kurz vorm Weinen. Och, wegen aber was? Ich muss sagen, die härteste Folge, die ich je gesehen habe, war eine von den Walking Dead Folgen, muss ich sagen. Mhm. Wo ich wirklich danach dachte, so, boah, jetzt brauche ich erstmal irgendwie, jetzt muss ich in die frische Luft. Von charaktermäßig oder? Nee, es ist einfach diese, ich weiß nicht, soll ich es sagen? Mach, welche ja. Folge? Es ist eine der letzten Folgen, spoilern, die so kam. Das ist, wo einer stirbt und die Frau das Kind bekommt und die ganze Gruppe eh schon so völlig im Arsch ist und das ist einfach so ein Moment, oder sie verliert das Kind, jetzt habe ich sogar vergessen, aber na, dann ist ja schon mal die Spoiler. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber mir ging's scheiße. Nee, das war echt so wirklich, das war so verdichtet an katastrophalem, wo dir einfach schlecht geworden ist, irgendwie so. Oh, okay. Mhm. Also gerade so diese Endszene, wenn sie dann so rauskommen, alle gucken sich so an und alle wissen, was passiert ist und heftig. Ja, da war die erste Serie, die geschafft hat, dass es mir so ging, war glaube ich Six Feet Under. Weil die ist ja auch so lustig und dann auf einmal kommt so eine Folge zwischenrein, wo du denkst, what the fuck? Mhm. Wow. Ja. Das haben die ganz gut hingekriegt. Ja. Also das hat bei mir am meisten The Wire eigentlich gemacht, weil bei The Wire immer wieder so dieser Realismus ja so weit getrieben worden ist, dass die Leute halt wirklich einfach sterben, die jetzt in einer normalen Erzählung am Leben erhalten würden, weil sie gute Quote bringen und weil sie interessante Charaktere sind. Ja. Und weil sie so sympathisch sind, obwohl sie böse sind. Und da bin ich dann teilweise schon abends dann ich habe mir dann durchaus mal drei am Stück angeguckt, noch morgens um zwei dann da gesessen und gedacht, so, jetzt so ins Bett gehen macht jetzt nicht so viel Spaß. Aber das ist nichts gegen meine Studenten, die behaupten, dass sie sich, da haben drei Stück von denen behauptet, dass sie sich Gaspar Noé-Filme angeguckt haben. Das hast du gesagt. Und ich so, okay. Warum? Glaube ich eigentlich nicht. Und warum? Und der eine meinte so, naja, ich weiß, sein Kumpel von ihm hätte es ihm gebrannt. Und dann hätte er sich das so abends noch angeguckt, weil er gedacht hat, ach, guckt sich noch einen Film vorm Schlafengehen an, guckt sich Irreversible an. Ja, okay, selber schuld. Aber das fände ich interessant, mal eine Timeline zu machen aus wann Serien angefangen haben, so wirklich, also die wichtigen Charaktere zu killen und so, weil das war ja früher undenkbar. Ich würde fast sagen, wahrscheinlich einer der ersten, der damit angefangen hat, war Joss Whedon mit Buffy. Buffy habe ich nie geguckt. Ich habe es auch auch nicht geguckt. Was, du hast Buffy nie geguckt? Bekommen. Ja, Buffy nie geguckt? Himmel, Herrgott, Sakra, das gibt's doch auf DVD. Es ist sehr lustig anzugucken heutzutage, weil es für eine Fernsehserie für heutige Verhältnisse wahnsinnig langsam ist, sich sehr viel obwohl Zeit ich, lässt in Charakterentwicklung. Ich korrigiere, ich hab mal mit einer Kommilitonin, die war unglaubliche Buffy-Fanfrau, und da dachte ich so, gucken wir das mal an, aber das ist irgendwie, habe ich schon wieder vergessen, größtenteils. Aber sie hat mir so die Storylines erzählt und dachte ich so, das klingt aber ganz gut damals. Nee, da sind super Sachen drin. Also man kann es sehr schön neben Arbeit her. Das Problem bei Buffy ist automatisch, dass wenn du da jemanden killst, kann er wiederkommen. Also insofern ist Hauptcharaktere wegkillen, ist ein bisschen. Nee, aber eine interessante Frage. Nein, das Ding war doch damals, dass Buffys Mutter dann irgendwann tot ist. Stimmt, Buffys Mutter ist tot und kommt nicht wieder. Genau. Also vielleicht mal in einer Geistergeschichte, aber nur ganz kurz. Aber das war tatsächlich, das war auch ein guter Punkt, muss ich sagen. Dann ist, glaube ich, so der Endpunkt True Blood, weil da sterben ständig Leute irgendwie. Nicht von dem Hauptcast unbedingt, aber das ist allein dieses Haus, wo dann Suki drin wohnt, da sind so viele Leute drin verreckt. Und sie hat auch überhaupt kein Trauma oder so. Es begeistert mich so an der Frau. Sie lebt einfach weiter. Das ist so. Das sind diese Südstaaten-Weiber, weißt du, die haben da keine Probleme mit. Aber noch ein paar Eingeweide kochen als Eintopf und dann eine gute Mahlzeit. Stefan, wolltest du nicht eigentlich noch einen anderen Programmpunkt heute außer Serien und Filme? Ja, klar, natürlich gerne. Ich wollte darüber schimpfen. Jetzt sind wir wieder weg. Gerade wenn es spannend wird, Eckhard, Mann! So, der richtige Moment. Jetzt geht's endlich mal um was Gehaltvolles. Du bist im Kinderzimmer? Nee, ich bin im gleichen Zimmer, aber ich bin auf Lottes Laptop jetzt. Ich wollte gerade sagen, wir sind auf dem Laptop zu einer Tochter. Super. Super. Bla, bla, bla. Hallo Stefan! Eckart, du Sack. Jetzt gehen alle meine Browserfenster hier wieder neu auf. Okay. Ich hatte noch einen anderen Programmpunkt. Ich wollte euch allen sagen, dass Green Lantern ein echt beschissener Film ist. Absolut. Nein, das ist wieder der gleiche Punkt. Hätte ich vorher sagen können. Ich wollte auch sagen, das wusste ich schon von einer halben Stunde, ohne ihn gesehen zu haben. Nee, ich habe ihn sogar gesehen. Wer hat denn von euch Tor gesehen? Ich? Also ich fand das hat mich so überhaupt nicht interessiert. Das war doch scheiße, oder? Ich glaube, dass sich das überhaupt nicht interessiert hat. Ich fand es einen ganz lustigen Film zum Teil. Ich fand, er hat eine Menge verschenkt in der Story, aber so was rein ist scheiße. Also ich finde, der ist so dahin geplätschert und der ist so weder gut noch schlecht. Der ist einfach irgendwie so. Ne, das ist wie der ist ja einer von diesen Hinführungsfilmen zu Avengers. Ich glaube, das war sein Hauptproblem, genau wie Captain America. Also die halt irgendwie so, ja, und jetzt kommt dann Avengers und irgendwie machen wir so die Vorgeschichte so richtig viel. Bei Captain America ist wenigstens noch so diese Verwandlung in den Super Soldier. Das stimmt. Aber ich muss sagen, nee, was man Thor zugute halten muss, er hat Farsindram dazu inspiriert, Loki-Cosplayer zu werden. Und sie ist einer der besten Loki-Cosplayer der Welt. Das stimmt, das kann man auf Facebook immer verfolgen, ja. Aber also ich fand den derart lahmarschig und uninspiriert. Ich wusste überhaupt nicht, was der ganze Mist sollte, ja. Also, aber so gut, das kann an mir liegen. Also. Also ich finde es so ein doofes Wort, aber also eigentlich, der hätte irgendwie noch epischer sein müssen. Man hat irgendwie versucht, der hatte relativ klein. Der hat ein paar Sachen ungemein verschenkt. Also der Showdown ist, dass ein Dorf in New Mexico kaputt gemacht wird. Und es ist irgendwie so, da kommt ein großer Roboter und macht New Mexico ein Dorf kaputt. Kaputt? Weiß nicht, ob es das ist. Er macht es kaputt. Aber das Problem ist, sie konnte natürlich nicht New York schon kaputt machen, weil das noch in Avengers kaputt gemacht werden muss. Und deswegen war nur noch Los Angeles übrig. Aber wer will schon Los Angeles kaputt machen? Sieht blöd aus. Kannst du noch machen San Francisco? Aber das wird wahrscheinlich gerade in irgendwas anderes kaputt gemacht, oder? Wahrscheinlich im Ami-Remake von The Host. Höchstwahrscheinlich. Die haben die Brücke dafür. Also Thor ist so ein Superheldenfilm, den kann man gut mit Kindern gucken. Das kann man wohl sagen. Mein Achtjähriger fand den okay, soweit. Ja, also meine Jungs interessieren sich total für Asgard und Niflheim und den Fenrir. Das war auch toll eigentlich. Und alles. Deswegen. Aber die waren auch total enttäuscht, weil das ist ja auch du da alles. Du bist von Rechtsradikalen unterwandert? Das ist die Sagenwelt, die Kindern eben etwas gibt, ist doch klar. Aber es war ja überhaupt nichts davon drin, das war doch alles scheiße, das war da dieser CGI-Quatsch, wo sie dann noch Anthony Hopkins in irgendein Ding reingezwängt hat, wo man ihn auch gleich hätte bleiben lassen können. Ja, das war super verschenkt, das stimmt. Also, und da war überhaupt nichts an nordischer Sage drin. Gut, bei Marvel Comics wahrscheinlich auch nicht, bei Kirby. Ich wollte gerade sagen, hast du mal die Original-Comics gelesen? Also das war wirklich sehr nah, was mir gefallen hat, war, dass es sehr nah von dem, wie sie die Bildwelt umgesetzt haben, einen ganz guten Melange von Jack Kirby und Walt Simonson gemacht hat. Und das waren einfach so zwei Zeichner, die da für mich immer sehr wichtig waren bei Thor. Ansonsten muss ich sagen, dass Thor fand ich immer einen der langweiligsten Comics, die Marvel je gemacht hat. Ja, bis halt Walt Simonson dann mal was gemacht hat und das fand ich super. Also das gut, aber das hätten sie natürlich jetzt noch nicht. Simonson hat ja die Sache gemacht, wo Thor auf einmal den Hammer nicht mehr hoch. Wo Beta Ray Bill kommt. Und, den Hammer nicht mehr hochkriegt. Genau. Nein, aber das ist noch viel besser, weil bei Simonson kommt nämlich ein Außerirdischer, der den Hammer hochheben kann. Genau, und der ist also dann das auch ist Thor. Halt, das hätte den Film nicht bringen können, weil die Leute so, hä? Das jetzt für einer. Oder diese Ausgabe, ja, wo Thor in einen Frosch verwandelt war. Mich hat es auch genervt, dass er die ganze Zeit nicht Thor war, sondern ein Depp in einem karierten Holzfäller. Das fand ich auch. Ich fand auch eher also so ein blonder Holzfäller irgendwie. Das Interessante ist doch, diese Figur in einer ganz normalen Welt gegenüberzustellen, aber das war ja gar nicht gegeben, ja? Apropos ja, gegen Weltgegenüberstellung, darf ich euch kurz was Inhaltliches fragen? Frage. Okay, also pass auf, der Comic ist, ja? Frage halt, mein. Ach so, für deinen Comic. Ja. Okay. Da ist ja also das griechische Schiff und dann hört man hier so nachher so Sirenen singen und dann so, bindet mich doch mal los. Und hier, das bin nämlich im letzten Panel bin's ich. Ist es aber hier lustiger, wenn ich dann hier so ein Odysseus-Bart habe oder nicht? Wenn du einen Odysseus-Bart hast, dann ist es lustiger, wenn das so einer ist mit so Bügeln, die man sich über die Ohren hängt. Dann ist es lustig. Wenn du einfach nur einen Bart hast, ist es nicht lustig. Nee, okay, dann mache ich so einen draufgehängten. Danke. Wenn du noch eine rote Nase hast, auf die man draufdrücken kann und die so macht, dann ist es noch lustiger. Ja. Und meistens die Sirenen, die singen, ist das Internet, oder? Wenn dir noch was auf den Kopf fällt, vielleicht. Ja, nee, oder Sirenen, du auf oder eine Torte ins Gesicht. Die Bananenschale würde ich mit reinbringen. Soll man dich denn im dritten Panel schon erkennen oder erst im vierten? Na, man soll schon, es ist eigentlich wurscht. Man soll vor allem erkennen, dass es Odysseus sein soll. Das ist der Trick. Ach so. Dann nenn das Schiff doch Odysseus Schiff. Weil sicher hat keiner mehr noch weiß, einen konstruktiven wie die, Einfall? Weiß doch kein Mensch mehr, wie die Schiffe von Odysseus gehießen haben. Nee, Santa Maria. Maria, die Nina und Pinta. Ja. Enterprise natürlich. Achso, ja, ich vergaß. Die Farragut. Na gut, ich mal mir hier so ein Bart dran. Nenn's Kobayashi Maru. Das ist ganz wichtig. Mhm. Witzig, meine ich. Ihr seid mir eine Hilfe, echt. Okay, ich habe tatsächlich Recherche gemacht für diesen Podcast, damit jetzt mal hier ein bisschen Struktur reinkommt. Genau, Sascha will immer, dass Struktur hier drin ist. Ja, genau. In Dingen. Echt? Das finde ich echt. Ich nah wieder schimpfe, wenn keine. Da gibt es doch einen Photoshop-Filter für. Genau. Also, dann melde ich mich jetzt ab. In der ganzen Zeit, wo wir nicht gepodcastet haben, musste ich natürlich irgendwelche Podcasts anhören, weil unserer ja nicht lief. Und sonst höre ich immer nur unseren, weil warum will ich denn anderen? Und dann bin ich tatsächlich auf ein paar ganz lustige gekommen. Ich habe nicht extra gesucht, die sind mir zugetwittert worden und so, aber den einen finde ich nicht mehr wieder. Der war auf der Seite von denen und jetzt finde ich ihn nicht. Ah doch, da ist er. Guck mal, Special Podcast. Und zwar, es gibt eine Seite, die heißt comic-hive.info. Comic-Hive wie Comic-Bienenstock. Und die haben tatsächlich einen netten kleinen Podcast, den kann man ab und zu mal hören. Der war ganz nett. Welcher mir, also der gehört zu einer, eigentlich einer Game-Seite, die heißt Konsol, Konsol.at. Der ist ganz prima. Österreicher, ja, na was. Welcher richtig prima ist und Spaß macht, ist der von Mi Comics, Mainstream und Independent Comics, micomics.de, M-I. Und der wird hauptsächlich von Tiberius Tarante gemacht. Tiberius Tarante ist natürlich ein Künstlername. Nein! Doch, was? Ja, ja. Ich bin entrüstet. Die heißt gar nicht Lana Del Rey, oder? Nee, die heißt Lona Del Mar eigentlich. Ah, ja. Na klar. Tiberius Tarante hat auch noch einen genau, die ist gut. Und die singt auch. Tiberius Tarante ist ein Comic-Fan, den ich tatsächlich in Erlangen dann auch noch persönlich kennengelernt habe. Also erst danach seinen Blog gefunden habe. Blog von ihm heißt Nerd 2.0 zusammengeschrieben. Und das ist so ein Berliner irgendwie. Der geht auch gerne mal mit dem Podcast so in den Comicladen Grober Unfug. Und da spricht er dann mit zwei Typen, die da verkaufen. Hallo. Und das ist immer sehr lustig, weil der eine ist der Christoph Wienke, der ist ein ganz lustiger Typ, der hat auch einen lustigen Twitter. Und der andere, ist der Quitzi, ne? Der Quitzi, genau. Und der andere, ich krieg den Namen jetzt gerade nicht zusammen, um ehrlich zu sein, aber der ist zum Brüllen komisch, weil der besteht da drauf, der ist wie ein Schwabe, aber er ist Berliner. Das heißt, und Schwaben bestehen ja darauf, dass alles so ausgesprochen wird, wie Schwaben das aussprechen. Und er besteht offensichtlich darauf, dass alles so ausgesprochen wird, wie Berliner das aussprechen. Das ist sehr lustig, wie der Avengers sagt und so. Ich kann das nicht nachmachen, aber es lohnt sich allein schon dafür. Das ist so... Ah, wundervoll. Man möge mir vergeben, dass ich das jetzt einfach ihn so, da so geoutet und das gespoilert habe. Aber es ist ein wirklich prima Ding. Es geht dann sehr viel um Superhelden-Comics und um Walking Dead und solche Sachen. Ist aber auf jeden Fall lohnenswert anzuhören. Comic-Hive war das. Das war Mi-Comics. Mi-Comics. Mi-Comics. Dann gibt es auch aus Berlin einen irrwitzig professionell gemachten, nicht, dass die anderen schlecht gemacht werden, also absolut nicht, aber einen wahnsinnig professionell gemachten Podcast, der heißt Yay Comics, yaycomics.net ist die Adresse von einem Menschen, der sich Carlitos Dovier nennt. Der heißt natürlich auch anders, aber wenn man in Berlin Lana wohnt, Del Rey, ja. Wenn man in Berlin wohnt, kann man halt nicht einfach irgendwie so einen Namen haben, sondern dann muss man so, hey, Berlin ist für mich wie Mittelerde. alle Leute sagen dir, dass sie einen Namen hätten, aber in einer anderen Sprache heißt der anders und in Wirklichkeit heißt er nochmal anders, aber in der Gemeinsprache heißt man Da Man oder irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Die haben mehr so 80er-Jahre-Sachen. Tschüss, Eckart, aber, übrigens. Carlito ist... Wieso, ich bin hier. Doch, da. Du hast gerade genauso ausgesehen wie auf dem Standbild, wo du letztens rausgeflogen bist. Warte, ich gehe das hier so rüber, dann seht ihr mich beim Zeichnen. Das ist doch gut. Ich muss zugeben, dass Carlito tatsächlich auch schon mal ein Interview mit uns gemacht hat über Punch Drunk. Also ich bin da ein bisschen voreingenommen, aber gerade die Folge über Punch Drunk von Tim Gätke ist wundervoll, weil er nämlich nicht nur einfach ein Interview mit Tim Gätke und ein kleineres mit mir gemacht hat, sondern dann den Comic abgefilmt hat und das Ganze zusammengeschnitten hat und sehr, sehr, sehr prima gemacht. Aber auch seine anderen Sachen, zum Beispiel über Krepier oder Stirb von Bela Sobotka, einer der unterschätzteren deutschen Comiczeichner, finde ich immer noch, der mit seinem Alternativ-Berlin da sehr schön, und der heißt einfach Bela Sobotke, der heißt wirklich so, obwohl er aus Berlin kommt. Das ist ungewöhnlich. Ich fand ja immer cool, dass Markus Witzel sich auch noch ein Pseudonym geben musste. Da hätte eigentlich auch der Echtname gereicht. Ja. Das stimmt eigentlich. Aber wahrscheinlich wollte er nicht, dass die Leute denken, er meint das nicht ernst. Also Yay Comics, auch eine prima Sache. Dann gibt es von Daniel, ich kann mir den Namen so schlecht merken, Daniel Rätsch aus der Gegend von Leipzig, der macht einen Ding, das heißt comicreview.de. Und der macht das einfach so, dass der sich hinsetzt und durchaus mal eine halbe Stunde über einen Comic redet, der ihm gefällt. Mit einem charmanten, leicht sächsischen Akzent und auch so ein Typ, der einfach sagt so, das ist meine Meinung, wenn ihr eine andere habt, mir doch wurscht, aber so geht eben das Internet. Comic Review hat schon was über die Toten gebracht, auch was über Ab, Seelenfresser, das Bernsteinzimmer von Lasker. Ja, von dem habe ich auch mal zwei, drei Podcasts gehört. Ja. Bettgeschichten, so. Danger Girl, so alles. Wahrscheinlich den mit Bettgeschichten hast du wahrscheinlich, weil du da drin bist, ne? Genau, ich habe aber dann, der hat mir so gut gefallen, dass ich dann noch zwei andere mir angehört habe. Also das ist ganz, ganz hörbar, was der da macht. Ja, ich finde das prima. Also Daniel war auf dem Comicgarten Leipzig da und hat mich und meinen Sohn zu Ninja Koala interviewt und ich fand, er hat das gerade da, wo er einen 7-Jährigen interviewt, wirklich sehr feinfühlig und gut gemacht. Das hat mir natürlich als Vater jetzt dann auch noch gefallen. Jedenfalls comicreview.de, der hat jetzt, glaube ich, lass mich mal gucken, sowas wie 20 Stück online, 24 Stück online, da kann man eine ganze Weile hören, wenn man mag. Einige sind nur 10 Minuten lang und einige gehen dann wirklich eine Dreiviertelstunde. Dann gibt's einen, der heißt, das ist ein ganz seltsamer Podcast, der heißt Das Alles, das-alles.de. Ich kenne nur einen von den beiden, die das machen, das ist Andi Preller aus Erlangen. Und Andi Preller kenne ich eigentlich nur darüber, dass er irgendwann mal bei uns am Zwerchfeldstand stand. Er stand am Stand. Wäre ja auch blöd, wenn er da gesessen wäre. Sich outete als Zwerchfell- und die Toten-Fan. Und der hat mit einem Kumpel zusammen, der Kumpel, über den weiß ich nur so viel, dass er Dirk heißt, mit dem redet er über Comics, über Filme. Also es ist sehr ähnlich wie bei uns eigentlich. Es gibt eine ganz tolle Folge, fand ich, wo sie sich über Funny Games von Michael Haneke auseinandersetzen. Ah. Und zwar einmal über die deutsche und einmal über die amerikanische Version. Fand ich wirklich prima, ganz weil gut. Der eine sich mehr drauf einlassen kann und der andere sich eigentlich lieber gar nicht drauf eingelassen hätte. Vielleicht taugt die amerikanische Version? Ich habe keine Ahnung, weil ich mir keine Michael Haneke-Filme angucke. Nee. Also so, das ist wie mit Gaspar Noé. Ich lese die Zusammenfassung und das, was sie darüber sagen, selber, die Regisseure, und dann denke ich so, weißt du was, ich gucke mir das mal nicht an. Ja, tust recht dran. Ich musste übrigens sehr über deinen Twitter lachen, Nomi. In der Videothek hast du, der Kunde fragt, Liebe von Michael Haneke, das ist doch eine Komödie, oder? Und ich sage, das kommt auf ihren Humor an. Das stimmt allerdings. Ich habe nur kurze Ausschnitte aus Michael Haneke-Filmen gesehen und gedacht so. Das reicht auch. Ja, Lorraine vielleicht muss ja unbedingt das weiße Band holen auf DVD, ja, aber ich habe nicht mitgeguckt. Ich habe ab und zu mal reingeguckt und dachte, ich bin deprimiert und bin wieder rausgegangen. Nee. Naja, jetzt hat er ja einen Oscar, jetzt kann er aufhören. Ja, den macht er aber nicht. Er hat ja dann. Jetzt gehen sie das machen ja danach. Die kriegen dann ja noch. Ist ja auch okay. Hast du den gesehen oder was, Sascha? Funny Games, den deutschen habe ich gesehen. Ich bin dann irgendwann damals rausgegangen. War ich auch so jung und mutig und habe mir die Sachen auch angeguckt. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen zurückschreckender geworden. Es ist ja bei Haneke wie bei Ingmar Bergman, das Beste auf der DVD sind die Pannen von Dreh. Ja, die waren bei Ingmar Bergman immer besonders lustig. Ja, aber ich finde... Du glaubst gar nicht, wie lustig Liv Ullmann sein kann, wenn man der eine rote Nase und eine Bananenschale... Und ein rotes Bart. Ich finde den Funny, ich fand den damals schon schwierig. Ich finde letztendlich, es ist zu oberlehrerhaft und bedient dann doch das, was es angeblich so dolle anprangern will. Aber letztlich finde ich, ja, okay, es ist wie so manche Schulbücher, es ist gut, dass sie jemand gemacht hat, aber deshalb muss man sie noch lange nicht gucken. Ja, okay. Also, dass man den gucken muss, hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Aber ich fand also das, halt, war so mein das Grundgefühl Szenario dazu. Fand ich ganz okay, also so ganz interessant. interessant eigentlich, weil es im Endeffekt so ein Ding ist, was, was so außergewöhnlich ist, was aber trotzdem ja irgendwie doch jedem von uns passieren kann, wenn es schlecht läuft. Von was, jetzt erzähl doch mal was Funny über Games. Funny Games. Ich habe den nicht geguckt. Ich weiß, dass es einen Film gibt, der so heißt, aber dann gibt es... Hör dir mal den Podcast an und dann können wir uns ja zur Aufgabe machen, wir gucken den mal alle, weil ich hätte jetzt dann, nachdem ich den Podcast von Andi und Dirk gehört habe, tatsächlich Interesse, mir den mal anzuschauen. Du willst den voll gucken, Stefan. Echt. Nö, ich will den nicht wirklich gucken, aber das ist sowas, wo ich merke, also als du oberlehrerhaft sagtest, immer wenn ich im Feuilleton über Haneke-Filme lese, da ist ja immer, da wird ja, der erzählt ja, dass er darüber nachdenken würde. Das will ich natürlich sehen, weil wenn es um Oberlehrer geht und mich, da weiß ich Bescheid. Der Einzige, der mich da schlägt, ist mein Bruder Jan. Wenn der den guckt, dann können wir eine halbe Stunde zugucken, wie der den Film seziert. Nicht, dass er wieder seine Brille zertritt aus. Mehrfach wahrscheinlich. Wann hat er seine Brille zertreten? Der hat sich mal so aufgeregt, dass er in der Diskussion so mit den Händen so am Kopf vorbei, so wie wir das gerne mal machen, und dabei die Brille erwischt hat und die ist dann durch den Raum geflogen und war... Ich glaube, sie war nicht perdu, aber sie hatte doch einen Riss. Aber das war nicht so geil. Das Thema war sicherlich wert, sich so darüber aufzuregen. Es war Matt. Es wurde über Matt diskutiert. Ja, aber Jan will sich ja nicht bei Google registrieren, weil der ist doch jetzt auf dem Land. Ach, ja. Gott, ja. Das ist schwierig. Ich habe es auch schon versucht. Gut, ich gehe aber mal weiter von Haneke weg. Wir können gerne nachher noch über den, aber lass mich kurz noch meine beiden Podcasts durchkriegen, weil sonst habe ich das Gefühl, ich hätte nichts getan. Nein, nein. Sehr lustiger Podcast von ein paar Leuten, die ich von denen ich einen über Twitter kenne, Philipp, und ich weiß ehrlich gesagt seinen Nachnamen. Philipp nicht. Ist so toll. Ja, Philipp ist toll. Wie das an Philipp. Ja, auch immer. Ja. Und da sind auch noch andere Leute dabei, die heißen dann Anne und Robert und Gero. Aber weil das Ganze natürlich auf einem Tumblr gehostet wird, schreibt man nicht dazu, wer man genau ist oder sowas, weil Tumblr ist halt scheiße. Aber die machen einen Podcast, der ist 2015, also 20 mit Sch und 15 mit Doppel-F und U. Und 2015 geht eigentlich nur über Fernsehserien. Und das sind so Leute, die stehen auf Doctor Who und 30 Rock und auf Sherlock natürlich und so. Und die gehen den Kram dann so richtig schön en Detail durch und laden das Ganze dann auf Soundcloud, wo man es anhören kann. Höre ich ganz gerne. Ich bin natürlich nicht immer ihrer Meinung, wie immer, aber das macht es ja umso interessanter. 2015 gibt es auch bei iTunes. Hm. Ist eine feine Sache. Und der letzte von meinen Shoutouts geht an, den finde ich eigentlich am interessantesten, der ist aber sehr stark von der Tagesform der Leute abhängig, der heißt Babble and Doodle. Babble and Doodle. Genau, den habe ich auch neulich eingeguckt, wo sie den Christian Nauck als Gast hatten. Genau. Ist natürlich auch ein Tumblr-Scheißdreck. Aber die haben immerhin hingekriegt, einen über uns oben mit reinzubringen. Und da steht dann, hallo, wir sind Jeff, Jojo und Tim. Leute, echt. Man muss ja nicht immer gleich ein Mission-Statement hinmachen, aber irgendwas. Das Coole an Babble and Doodle ist, und das ist wirklich cool, ist, die machen einen Live-Hangout auf YouTube, so wie wir jetzt, aber verlinken das auch noch überall, wann sie den machen werden, nicht wie wir, weil wir wollen ja nicht, dass jemand hier mit reinkommt, sondern die wollen, dass Leute noch mit kommentieren und die filmen nicht sich wie wir, weil die besser aussehen als wir und sich das nicht beweisen müssen. Also bis auf Nomi, die sehen nicht besser aus als Nomi. Sondern die filmen ihren Computerbildschirm, ja, also die geben den frei, dass man den sehen kann. Und weil die alle am Bildschirm zeichnen, mit irgendwelchen elektrischen Programmen, kann man sehen, was sie zeichnen. Das heißt, sie treffen sich quasi zum Zeichnen, filmen, was sie zeichnen und reden dabei über dies und jenes und über Comics und über Tommy Lee Edwards hatten sie neulich mit drin, Boulet, dann aber auch Filme, mal Alice im Wunderland, Pornostars wie Sasha Grey und solche Sachen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön anzugucken. Wie gesagt, manchmal, das kann passieren, dass 3 Minuten lang nur gezeichnet wird und alle schwer atmen, aber die... Was zeichnen die denn, wenn die so schwer atmen? Also wie man halt so... Kreativität, die da rauskommt. Beim Zeichnen machst du doch manchmal, wenn du so eine Linie so richtig... Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir geht es so. Musst du genau arbeiten und dann merkst du nach einer Weile, du hast die Luft angehalten. Dann musst du machen. Die Nomi merkt es nicht, dass sie das die ganze Zeit schon tut, aber... Ja, ja, dieses schwere Atmen die ganze Zeit, ohne dass du es weißt. Ja. Nein! Naja, jedenfalls, also Babbel und Doodle lohnt sich auf jeden Fall. Die finden zwar auch Clubmate gut, aber das muss man halt, wenn man in New York lebt. genau, und die sind echt, das sind alles Podcasts, die ich, und Videocasts, die ich euch sehr empfehlen kann. Solltet ihr das alle angucken, es gibt sicherlich noch bessere. Das hast du sehr schön zusammengetragen, Stefan. Dankeschön, ja. Das war eine... Kriege ich ein Fleißsternchen? Ja, du kriegst ein Sternchen, ja, ins Heft und ein Stempel dazu. Das ist schön. Und dann kann ich mir bei Mama nachher einen Lutscher abholen. Yay! Kriegst du heute doch Pudding-Nachtisch? Ja. Wuhu. Ja, ein so ein ansatzweise Problemfilm, wo wir es gerade von Haneke hatten, den du auch schon mal kurz angesprochen hattest, Stefan, ist ja Frozen River, den ich neulich gesehen habe, wo ich ja auch so Angst hatte, dass... Ist Stefan wieder weg? Ups. Lag's an meinem Applaus? Ja, also du darfst nichts machen. Fass nichts an. Mach nicht die Effekte an. Das gibt doch wieder Ärger. Das habe ich nicht mitgerechnet. Genau, Frozen River war ich gerade dabei. Den habe ich ja angefangen zu gucken und dann es gibt so zwei Stellen, wo ich dachte, oh Scheiße, das wird so ein richtig, ja, da werden so die Mechanismen der klassischen griechischen Tragödie gezogen. Ach, das ist, wo die Leute über die Grenze schmuggeln, ne? Genau, genau. In so einem Indianerreservat über die kanadisch-amerikanische Grenze. Und dann war ich hoch erfreut, dass das doch im Grunde ein ganz positiver und menschenfreundlicher Film ist, der so an das Gute im Menschen glaubt und auch eine sehr schöne Auflösung dann hat. Also den fand ich große Klasse, würde ich auf jeden Fall nochmals empfehlen. Der redet wieder mit seinen Kollegen, stand mit uns. Vielleicht erst am Montag. Genau. Und schönes Wochenende. Ja, dann, ich wollte zum Schluss noch ein Buch empfehlen. Und zwar, aber jetzt nicht mehr. Wollte ich es doch nicht mehr empfehlen? Nur weil du nicht wollte. Ja, nur blöder Witz. Vor allem, also das Ding ist, das scheint so ein Science-Fiction-Buch-Klassiker zu sein, von dem ich tatsächlich in 70 Jahren noch nie gehört habe. aber vielleicht kennt ihr es ja, das ist Alfred Bester, The Stars My Destination, auch bekannt unter Tiger Tiger. Das ist ein Buch aus den 1930ern, glaube ich. Sowohl der Autor wie der Titel sind mir als solches bekannt. Aber damit hat sich's. Oder 50er, 56 ist es. Ist auf jeden Fall hier, das ist so die Ausgabe, die ich habe auf Englisch. Mhm. Ui. Hübsche Farben. Ich finde es interessant insofern, weil du, wenn du ein Buch liest, was ca. 50 Jahre alt ist, ein Science-Fiction-Buch, und es ist immer noch irgendwie modern von den Ideen her, und es fällt dir gar nicht auf, dass es 50 Jahre alt ist, dann finde ich, ist es schon ein Stück. Das andere Ding ist, dass so viele Leute von dem Buch inspiriert sind, also Regisseure und Autoren und so weiter, sodass auch Neil Gaiman ein Vorwort geschrieben hat für die Ausgabe und so weiter. Also es ist sehr interessant, also so ein Typ, der im All strandet und dann übersehen wird, als ein Schiff vorbeikommt, und dadurch fängt dann so eine Rachegeschichte an. Und er ist am Anfang ist er so ein hohler, ich sag mal, in der Kfz kann man nicht sagen, Raumfahrzeugmechaniker. Raumfahrzeuge sind auch Kraftfahrzeuge, möchte ich denken. Naja, also es ist so eine kleine Odyssee, der am Ende zu einem eloquenten, intelligenten und total interessanten Mann wird, der sich selber reflektieren kann, am Anfang das aber gar nicht kann. Ja. Und cool. Das Interessante ist, dass der Titel, also ich fand die Ideen, die da teilweise, also die haben da zum Beispiel herausgefunden, dass Menschen teleportieren können. Aber nur, wenn sie den Ort kennen, wo sie hinteleportieren. Also das heißt, du musst, wenn du nach Brasilien teleportieren willst... Musst du schon mal da gewesen sein. Genau, um das zu visualisieren. Und dann haben die so gewisse Teleportationsstellen. Das wurde eindeutig vor Google Maps geschrieben, ne? Jetzt kannst du es visualisieren. Guck mal an. Ja, aber das ist ja das Ding. also es erinnert schon an die Technik von heute teilweise. Und das Ding ist halt, du arbeitest, also das ist so wie das Internet, nur konnte man das in den 50ern natürlich nicht wissen, dass es das Internet geben wird, weil die arbeiten dann halt in Hongkong, trinken in London nochmal schnell ein Bier und gehen dann halt in New York ins Bett. Also so läuft da halt der Tagesablauf ab, mit Teleportation und so. Und er selber landet erstmal auf so einem komischen, also das Sternensystem ist so halbwegs bevölkert, er landet auf so einem komischen Asteroiden, wo man die Menschen auch vergessen hat, die sie so ein bisschen so tribal-mäßig zurückentwickelt haben. Und die tätowieren ihn dann mit so einem Tigermuster über den Kopf, was er sich später irgendwie wegoperieren lässt. Aber immer wenn er wütend wird, kommt dieses Tigermuster wieder raus, was ich auch eine super Idee fand. Und da er ja am Anfang so ein Hohlkopf ist, der total schnell sauer wird, und das ganze Buch ja nur darauf basiert, weil er sich rächen will, weil die Leute an ihm vorbeigeflogen sind, muss er sich dann später kontrollieren, weil wenn er ja emotional wird, dann wird er ja zum Tiger und dann erkennt man ihn wieder und so Kram. Und also ich fand es super interessant. Also ich fand es am Ende, da wird es dann so ein bisschen 2001... Klingt wie eine Kellogg's Frosties Werbung. Die Tiger in die... Mir kam es eher vor wie ein Heavy-Metal-Cover. Irgendwie so, ja. So, weißt du, vorne sind Iron Maiden normal drauf und wenn du aufklappst, sehen sie alle aus wie Tiger. Also was mich am Ende ein bisschen genervt hat, es hört dann aber zum Glück auch schnell auf, ist, dass er kommt dann in irgendeine... Es will ich eigentlich nicht verraten, aber auf jeden Fall verdrehen sich dann seine Emotionen. Also Hören ist auf einmal Sehen und umgekehrt und das wird dann im Buch so visualisiert. So. Oh. Das ist dann halt, ich meine, die Ideen hatte ich mit 13 auch. da merkt man, dass das irgendwie nicht so cool ist, aber 1956 war das wahrscheinlich ganz, total ganz der Hammer. Erstmal. Und ja, nee, weil das ist nervig zu lesen dann einfach. Aber also es ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Buch. Ich habe sehr viel gestaunt, dass ich dem Buch das Alter einfach nicht anmerken kann und ich fand's, das andere fand ich interessant, dass ich das bis dahin überhaupt nicht entdeckt hatte, weil du hast hier Joe Haldeman, Robert Silverberg, William Gibson und so weiter, haben da alle ihre Krass. Blobs auf dem Buch und so weiter. Ja, wow. Das wollte ich nochmal mitteilen. Cool. Nice, ich habe übrigens nach dem... Wir hatten ja noch The Stars Are My Destination, ne? The Stars, ja, my Destination. Oder Tiger. Burning bright in the forests of the night. The forests of the night. What immortal hand or eye bring thy fearful symmetry? Symmetry, sonst funktioniert das doch überhaupt nicht. Ich habe übrigens, weil wir neulich lange über Bond geredet hatten, habe ich, und die Dinger gibt es gerade irgendwie für 5 Euro überall zu kaufen. Ich habe tatsächlich mal, die Welt ist nicht genug. Wir hatten es davon irgendwie. Ja. Und ich fand den, ich habe den nie wieder gesehen, seitdem ich ihn damals im Kino gesehen habe. Ich den muss mag sagen, ich fand, ganz gern. Ich fand den ziemlich interessant, weil da ja dieses Ding ist, und da hat Nomi ja auch wieder, muss denn der Böse immer der behinderte, schwule, schwarze, Schweizer, Arbeiter, Kommunisten, Spieler sein, ja. Jude sein. Das Coole, muss ich sagen, an dem ist, dass die ganze Zeit so getan wird, als ob Robbie Carlyle der böse Terrorist ist, und nachher findest du dann raus, dass Sophie Marceau, die nicht behinderte, heterosexuelle, wunderschöne Frau, tatsächlich die Böse hinter dem ganzen Ding ist. Also allerdings, das Umfeld auf einmal ganz jemand anders ist. Das hat mir Spaß gemacht. Ich fand zwar Sophie Marceau jetzt nicht ganz so spitze, wie ich dachte, dass ich sie finden würde, aber war okay. Also kann ich durchaus, kann man gucken. Ich habe auch festgestellt, dass Pierce Brosnan wirklich einer der wirklich mir gut gefallen hat als Bond. Ja, also ich glaube, es ist einer meiner Lieblings-Pierce Brosnan-Bonds. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass Pierce Brosnan... Was eine Einschränkung meiner Lieblings-Pierce Brosnan-Bonds. Ja, aber du hast ja immer von der Ära immer so den Lieblingsfilm irgendwie, finde ich. Brosnan hat die Bonds mit den besten Titeln. Der hat eine Serie, die hat fast keinen schlechten Titel. Der hat GoldenEye, The World Is Not Enough, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Die Another Day. Das sind alles super Bond-Titel. Ja. Da ist nicht sowas wie Octopussy oder Moonraker. Oder manchmal, wenn ich aus dem Albtraum erwache, da denke ich so, oh, Octopussy. Also, während zumindest Connery nur im Deutschen zumindest mit Diamantenfieber einen der schlechtesten Titel überhaupt hat. Aber Diamonds Are Forever ist natürlich, ist natürlich ein Spitzentitel gewesen. Ja, gut. Wollte ich nur noch kurz anmerken. Hatte ich hier auch gerade noch. Green Lantern ist übrigens ziemlich schlecht. hatte ich eigentlich auch schon vorher gewusst, aber ich war fasziniert, dass der wirklich, dass denen gar keine Geschichte eingefallen ist. Also es ist wirklich so, das sollte ja eigentlich von Kraft und dann kämpft er gegen den Bösen und dann ist Schluss. Ja, aber das sollte von DC ja der Start werden zu einer Art Star Wars-esken Filmserie mit 1000 Spielfiguren, weil das ist ja das Green Lantern Corps und so weiter, dass also diese ganzen Charaktere, die wollten das richtig so fett. Hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, würde ich sagen. Was ganz cool ist, weil, den gibt es gerade auch relativ billig, der macht Spaß zu gucken, ist Trollhunter. Habt ihr den gesehen? Oh, nee, das aber der soll ganz unterhaltsam sein. Das ist so ein Mockumentary-Found-Footage-Ding, wo ein paar Filmstudenten irgendwie aus Norwegen, ne? Aus Norwegen, ja. Und trotzdem gut. Ich würde sagen, André Overdahl. Overdahl. Overdahl. Und die treffen so einen Typen, der etwas seltsam ist, und sie kommen tatsächlich darauf, dass der vom Staat angestellte Trolljäger ist. Wenn die Trolle zu nah an die roten Gebiete kommen, muss irgendjemand die halt gut machen und so und mit. Der ist wirklich nett, lohnt sich zu gucken. So, das war's von mir für heute. Cool. Ja, da das Ding gleich auf Sendung geht, sage ich gleich, dieses Wochenende, wer das jetzt in den nächsten 2-3 Tagen sieht, dieses Wochenende ist Zwerchfell bei der Comic Invasion Berlin, oder ist es Comic Invasion möglicherweise? Comic Invasion, die haben einen Tumblr, Arschkrampen, und da könnt ihr gucken, ob das irgendwo ist. Und wir sind da mit einem Tisch und ganz vielen Zeichnern und würden uns freuen, euch zu sehen. Und wir geben gerne Interviews. Und genau. Und die Invasion, die ist super. Die geht von 12 bis 22 Uhr. Die Invasion. Im Urban Spree an der Warschauer Straße. Und es gibt ganz viele Programmpunkte. Es gibt ein Comic-Quiz, es gibt Action-Zeichnen, es gibt einen Schweinkram-Keller. Den Lili Caro und ich kuratieren. Ach, und da werden die Bettgeschichtenzeichner ausgestellt. Und zwar nackt. Zeichner. Und es, genau. Lauk, zieh dich aus. Und ich kann dazu sagen, dass die vorletzten... Gibt, nein, ich wollte ganz kurz noch. Und es gibt einen Haufen Tijuana Bibles, die auch ausgestellt werden. Ja, und passend dazu... Und es gibt eine Lesung abends um 8. Und ich habe die vorletzten 15 Exemplare von Bettgeschichten mit dabei zum Behufe des Verkaufes. Das heißt, wer noch eins haben will, wer noch keins hat und wer es signiert haben will, bitte besser gleich kaufen. Bitte besser gleich kaufen. Weil dann sind sie weg. Dann sind sie weg. Und die werden auch nicht nachgedruckt. Das ist durchaus drin, dass wir das Ding nicht nachdrucken. Kann ja passieren. Das wird sich dieses Wochenende rausstellen. Da werden wir jetzt länger drüber reden an dem Wochenende, ob es einen zweiten Teil gibt oder einen Nachdruck vom ersten. Mal schauen. Exakt. Gut. Ja dann. Dann sehen wir uns da. Das wird toll. Genau. Wir sehen uns alle in Berlin. Ja. Genau. Ja. Ja. Du weißt, es wird immer noch Berlin bleiben. Ja. Mit Kluffmate. FM-Einheit. Wir nennen uns alle Carlito Mendoza. Genau. Boing. Ich möchte Pepsi Nesquik heißen. Kannst du.